hier schon eine ganze Weile, trinke Cappuccino in diesem Café. Hier auf der Eppendorfer Meile, und es greift mich an, was ich hier sehe. Verwunderung und eine leichte Trauer hinder mich daran, hier wegzugehen. Zwingen mich, mir die Leute hier genauer und doch nicht ganz ohne Leid anzusehen. Junge Männer mit gestalten Frisuren, kurz rasiert, tief im Nacken und über dem Ohr. Mit makellos sanften Schädel, Konturen, platten Profilen, und es kommt mir so vor. Ungeachtet sonstiger Differenzen, die ohnehin bestehen, genügt hier allein die Form meiner Nase, um mich auszugrenzen aus diesen Kreisen, und das soll auch so sein. Stehen muss, es gab eine Phase, da wünschte ich mir, ich gehörte dazu. Aber damals trug ich zu derselben Nase noch gestopfte Socken und ausgelatschte Schuhe. Obwohl ich gestehen muss, es gab eine Phase, da wünschte ich mir, ich gehörte dazu. Aber damals trug ich zu derselben Nase noch gestopfte Socken und ausgelatschte Schuhe.